DJ-Session mit Netsky. Ihr hört 1 Live und es ist die zweite Stunde der 1 Live DJ-Session mit einem Set vom belgischen DJ Netsky. Der tourt mit seinen Drum-and-Bass-Tunes um die Welt und veröffentlichte zuletzt sogar eine Single mit der Sängerin Rita Ora. Die heißt Barricades und kommt jetzt für euch hier im Mix. Viel Spaß damit. To get to where the both of us say these big words, I'm sorry. 'Cause right now we got barricades, wall to wall. We used to live in love and now the barricades cover it all. We used to be in love and now we're not allowed for us to go down in fire. We're gonna tear. We used to be in love. Das gerade war When the Sun Goes Down von 1991 und Tom Kane hier in der 1Live-DJ-Session. Heute mit einem Set von DJ und Produzenten NetSky. Als nächstes hört ihr den Track Dehydrated Funk von High Contrast. Die 1 Live DJ Session mit einem Mix von NetSky. Jetzt gibt es im Sommer Do It To It von A-Craze und Cherish im Subfocus Remix. 1 Live. DJ Session mit Let's Go. Live DJ Session und ihr hört das Set von DJ und Produzent NetSky. Weiter geht es mit dem Track Don't Need You von Bo und High Contrast. Don't need you. Das war Coven mit dem Song Take It Away hier in der 1Live DJ Session. Ihr hört ein Set des belgischen DJs Netsky und jetzt kommt die Single Back to Me von Krakatoa, Fred V und Tudor. Viel Spaß! It's only when I'm on my knees, only when it's hard to breathe, only when I'm feeling weak, that's when you come back to me. It's only when I'm on my knees, only when it's hard to breathe, only when I'm feeling weak, that's when you come back to me. Wir sind mitten im DJ-Mix von Netsky hier in der 1Live-DJ-Session. Der nächste Track ist von High Contrast, heißt Return of Forever und kommt jetzt hier im Camo und Crocked Remix.

Das gerade war der Track The Shadows von Kanin hier in der 1Live-DJ-Session mit einem Set von Netsky. Weiter geht es mit dem Track Turn Up The Music von Camo und Croct. We'll be right back. Fast am Ende der 1Live-DJ-Session mit dem Set von NetSky. Aber keine Sorge, in der dritten Stunde geht es natürlich direkt weiter mit einem Mix von unserem Resident-DJ Rampu. Keep me with you. Have I been dreaming that you're mine? And now tomorrow I need you to survive. Cause you did something I never knew that I could be. And now you're gone. Back where I belong. Did I fail you? Did I curse it all along? Not tomorrow. Tomorrow you'll be gone. Did I love you? Did you ever tell me more? I wasn't sure. I'll take you with me wherever. You take no bullet for me. What do I know? I can't if you got me. But what do I know? free, still so high, hypnotized in a trance from his body, so buttery brown and tantalizing. You would have thought I needed help from this feeling that I feel, so shook I had to pass my breath. See, and Then you show me the start of a new